Louis. Heftige, heftige. 44. Ja. Ein und dann kommt die Brummsumse. Im zweiten. Fragen? Zweimal schon gut, dass ich hier rausgehe. Jetzt kann ich echt sagen, gut, dass ich hier rausgehe. Du bist auch nicht rasiert, sehe ich gerade. Wieso auch? Wer noch? Ja, Doris hat gestern Wurst angemacht. Ich hab ihn rasiert. Und sagt, ich rasiere mich einmal nicht. Ja, andere Tage ungefähr bald auch. Aber ich heute ist der zweite Mac, die Doris wieder Wurst. Und ich habe auch vergessen, keine Radierschaum. Aber so habe ich da manchmal... Ich will was sagen, wir brauchen die Eisen gemacht, aber... Und sind ja auch notwendig. Ja, aber bei dem Garten wird das nicht rasieren lassen, du, ne?